1, 2, 3, 4! Tag für Tag das gleiche Spiel. Ich krieg langsam zu viel. Ich lebe in einer Welt, in der das Warum nicht mehr zählt. Warum du so bist, wie du bist, das wird schon lange nicht mehr gefragt. Also auf die Schnauze voll, das kommt in mir. In die neue Tat, halte die Welt an, ich steig aus. Ich will dir einfach raus. Halte die Welt an, ich steig aus. Halte die Welt an, ich steig aus. Ich will dir einfach raus. Halte die Welt an, ich steig aus. Ich bin es leicht zu erklären, wie sich die Räder richtig drehen. Wie eine Maschine, so soll ich funktionieren. Neuschwinge aus der Bahn und blockier das ganze System. Hast du auch die Schnauze voll, dass die Scheiße in diesem Land nicht zählt. Halte die Welt an, ich steig aus. Ich bin hier einfach raus. Halte die Welt an, ich steig aus. Halte die Welt an, ich steig aus. Ich will hier einfach raus, halte die Welt und ich steig auf. Ein Lächeln im Gesicht, obwohl es mir scheiße geht. Kann dir meine helfen an, obwohl du's gar nicht willst. Dein Herz zu allen Menschen, das wird dir immer prophezeit. Hast du auch die Schnauze voll? Komm mit mir in die Ewigkeit. Halte die Welt an, ich steig aus. Ich will hier einfach raus. Halte die Welt an, ich steig aus. Halte die Welt an, ich steig aus. Ich will hier einfach raus. Halte die Welt an, ich steig aus. Yeah.